Die französisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft veröffentlichte den Rechenschaftsbericht des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, erstattet von Genossin Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag in ihrem Bulletin Nummer 127 in Auszügen. Im Bulletin erschien ein Foto, in dem Kim Jong-un den Bericht erstattet.